Das war von Kevin MacLeod. Von dem ist auch die Nachttaxi-Signation. Wenn Sie ein Internetfreak sind wie ich, dann haben Sie sicher schon Musik von Kevin MacLeod gehört. Ohne dass Sie es wissen. Also erstens ist der Mann ein Musikchamäleon. Sagen Sie ihm irgendeinen Stil und er komponiert Ihnen was. Und zweitens stellt er seine Musik gratis zur Verfügung, unter der Creative Commons Lizenz. Bis jetzt über 2000 Nummern kann man downloaden. Einzige Bedingung, man muss dazu sagen, von wem das Stück ist. Und so habe ich mir heute eine Kassette mit lauter Nummern von Kevin MacLeod zusammengestellt. Und wenn Sie nichts dagegen haben, erzähle ich Ihnen zwischendurch wieder einmal ein paar Geschichten vom Herrn Balaban. Herr Balaban bewarb sich um eine Stelle als Kranführer. »Sie haben ja gerade erst die Kranführerprüfung gemacht«, sagte der Personalchef. »Verlangen Sie nicht ein bisschen viel Gehalt für einen Anfänger?« Das kann sein, sagte Herr Balaban, aber ist eine Arbeit nicht viel mühsamer, wenn man nichts davon versteht? Herr Balaban und seine Tochter waren bei einem entfernten Verwandten eingeladen. Der erzählte den ganzen Abend nur vom Krieg und von seinen Heldentaten. »Sagen mal, Onkel«, fragte Zelda, als sie und Herr Balaban schon ganz erschöpft von all den großen Taten des Verwandten waren, »wozu hat man eigentlich die vielen anderen Soldaten gebraucht?« Herr Balaban unterhielt sich im Kaffeehaus mit einem Engländer. Der prahlte damit, dass England den letzten Krieg gewonnen hatte und dass die englische Armee überhaupt die beste der Welt sei und einmal ein großes Weltreich beherrscht hätte. »Ja«, sagte Herr Balaban, »aber das verdanken Sie nur den vielen alten Jungfern.« »Na hören Sie, wieso denn das?« »Es ist ganz einfach. Warum waren die englischen Soldaten so stark? Nur das weiß jeder. Weil sie viel Rindfleisch gegessen haben, davon wird man stark.« Warum aber gab es in England so viel gutes Rindfleisch? Weil die Kühe viel Klee zu essen bekamen. Und was bitte ist für Klee am schädlichsten? Die Feldmäuse natürlich. Aber wer sorgt dafür, dass es nicht zu viele Feldmäuse gibt? Das ist ja klar, die Katzen. Und nun weiß jeder, dass die alten Jungfern in England sich am liebsten Katzen als Haustiere halten. Ohne die alten Jungfern also keine Katzen, ohne die Katzen kein Klee, ohne den Klee keine Kühe, ohne die Kühe kein Rindfleisch, ohne das Rindfleisch keine Soldaten und ohne Soldaten kein Weltreich. Zelda musste im Supermarkt Preise auf Täfelchen malen. »Also Ihre Handschrift ist ja wirklich eine Schande«, sagte die Filialleiterin. »Schauen Sie sich diese 3 an, die sieht ja aus wie eine 5. Jeder Kunde wird glauben, dass das hier eine 5 ist.« »Aber das ist wirklich eine 5«, verteidigte sich Zelda. »So«, sagte die Filialleiterin, »ich hätte geschworen, es ist eine 3.« Thank you. Herr Balaban fuhr in der Straßenbahn. Also die Jugend hat überhaupt keine Manieren mehr, schimpfte der Mann, der ihm gegenüber saß. Na hören Sie, sagte Herr Balaban, gerade hat Ihnen ein Junge seinen Sitzplatz angeboten. Ja, sagte der Mann grantig, aber meine Frau, die eh ein kaputtes Knie hat, der bietet keiner einen Sitzplatz an, die muss immer noch stehen. Also wenn ich Kaffee trinke, dann kann ich nicht schlafen, erklärte jemand wichtig Herrn Balaban. Interessant, sagte Herr Balaban, bei mir ist es genau umgekehrt. Wenn ich schlafe, kann ich nicht Kaffee trinken. Ihrem Aussehen nach sind Sie wohl aus dem Ausland, sagte der Fleischhauer zu Herrn Balaban. Ja, und Ihren Fleischlaberl nach sind Sie wohl Bäcker, sagte Herr Balaban und ging aus dem Geschäft. Eines Abends hörte Zelda einen gewaltigen Krach auf der Treppe. Sie lief hinaus und sah Herrn Balaban die Treppe heraufhinken. »Was ist denn passiert? Was hat da so gekracht?« rief sie. »Ach, nichts. Mein Mantel ist die Treppe hinuntergefallen. Und das macht so einen Krach?« »Na ja«, sagte Herr Balaban, »ich habe ihn gerade angehabt.« In der Volkshochschule wurde eine Bilderausstellung eröffnet. Herr Balaban ging auch hin. Vor einem Bild stritten sich zwei Leute, ob das jetzt ein Sonnenuntergang oder ein Sonnenaufgang sein sollte. »Das ist ganz bestimmt ein Sonnenuntergang«, sagte Herr Balaban. »Ach, Sie sind so ein großer Kunstsachverständiger, ja?« »Aber nein«, sagte Herr Balaban, »aber ich kenne den Maler, Ein netter junger Mann, kommt immer bei mir einkaufen und, unter uns gesagt, so früh steht der nie auf. Herr Ballermann und seine Tochter konnten sich einmal einen Urlaub am Meer leisten. Der Hotelboy zeigte ihnen ihr Zimmer und erklärte, also Frühstück von 6 bis 10, Mittagessen von 11 bis 14 Uhr, Kaffee von 15 bis 17 Uhr und Abendessen von 18 bis 22 Uhr. Schade, sagte Herr Ballermann, wirklich schade. Ich wäre zwischendurch auch gerne mal an den Strand gegangen. Thank you. Herr Balaban und seine Tochter saßen im Hotel beim Frühstück. Der Ober schenkte Herrn Balaban Kaffee ein und bemerkte dazu, »Sieht nach Regen aus.« »Na ja«, sagte Herr Balaban tröstend, »aber er riecht doch immerhin ein bisschen nach Kaffee.« Am Nachmittag saß Herr Balaban mit seiner Tochter auf der Hotelterrasse. »Also diesmal ist der Kaffee nicht nur schwach, sondern auch kalt«, sagte Zelda. »Du solltest dich wirklich beschweren.« »Lieber nicht«, sagte Herr Balaban, der gerade die Speisekarte studierte. »Ich will den Ober nicht auf dumme Gedanken bringen. Eiskaffee kostet das Doppelte.« Beim Mittagessen wartete Herr Balaban vergeblich darauf, dass der Ober kam und seine Bestellung aufnahm. Jedes Mal, wenn er ihm winkte, rief der Ober, »Komme sofort!« Aber das war schon alles. Schließlich verlor Herr Balaban die Geduld. Als der Ober nach einer halben Stunde endlich an Herrn Balabans Tisch kam, fand er dort nur einen Zettel, auf dem stand, »Bin essen gegangen.« Das war Nachttaxi mit Texten von Martin Auer aus dem Buch Herr Balaban und seine Tochter Zelda und Musik von Kevin MacLeod. Übrigens, Wenn Ihnen die Geschichten vom Herrn Balaban gefallen, dann mögen Sie vielleicht auch jüdische Witze. Googeln Sie einmal Trifft der Grün den Blau, dann finden Sie meinen zweiten Podcast. Und obwohl der Herr Balaban, Nasreddin Hodja und der gescheite Rabbi aus den Witzen viel gemeinsam haben, werde ich Ihnen dort nichts erzählen, was Sie schon hier gehört haben. Also dann, danke fürs Mitfahren, gute Nacht, Dobranoc, Ige Celer, Bonsoiree.